und ich muss mal pissen mit dem Bagger. Das ist doch lächerlich. Mit dem Superball. Ach, ich schau. Ja, was für ein Vogel. Jetzt muss ich keine Hose mehr tragen. Freiheit. Ich gebe jetzt schön ein Keul. Talk Power granted. Hallo und herzlich willkommen zur 107. Ausgabe des Beanstalk. Ich bin der Stefan und bei mir heute dabei sind der Andreas. Hallo. Und der Niklas. Grüße. Ja, wie ihr euch wahrscheinlich schon denken könnt, haben wir heute ein ganz großes Thema, was wir dann aber erst später besprechen. Und zwar ist das die Umstrukturierung des Sendeplans bei den Rocket Beans. Aber fangen wir vorher mit den Highlights mal an, wie immer. Habt ihr beide da was? Soll ich anfangen, Niklas? Gerne. Also ich hätte, an sich hätte ich sogar das Almost Daily mit der Umstrukturierung als Highlight genommen, aber weil wir nachher dann noch verstärkt drüber sprechen, nämlich die Kretschmer Time mit Simon und Gunnar, die hat mir jetzt in der letzten Woche am besten gefallen. Simon sitzt mit Gunnar zusammen. Gunnar hat so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wie es mit seinem Buchschreiben vorbeigeht, dass er halt auch noch gerade am anderen Projekt dran ist, was quasi schon bei Amazon vorbestellt werden kann, obwohl es noch gar nicht fertig ist. Und die reden über das Entwickeln und Schreiben von Geschichten und Romanen und auch, wie man zum Beispiel ein Computerspiel entwickeln könnte und so. Das fand ich ganz angenehm. Ah, okay, das habe ich noch gar nicht gesehen. Was für ein Buch schreibt denn Gunnar gerade? Wieder ein Roman oder was anderes? Nee, das ist hat was mit Drogen zu tun. Er ist da aber auch nicht der Hauptautor, sondern macht das irgendwie in Kooperation. Irgendwie 250 Seiten. Und er hat aber mehrere Projekte und er hat irgendwie noch 40 Tage Zeit, hat er gesagt, um das fertigzustellen, weil es irgendwie, dann ist Abgabetermin. Und da haben die sich ein bisschen lustig drüber gemacht, dass er jetzt, wie viele Wörter er pro Tag jetzt schreiben muss, um fertig zu werden. Aber er meint, er hat schon einiges fertig. Okay. Und macht das dann. Boah, das geht irgendwie über ist so wie so eine Art Aufklärungsbuch oder wie so ein Tagebuch geschrieben. So hat er ein bisschen erzählt. Er durfte auch nicht zu viel verraten. Mhm. Aber sein Name steht mit auf dem Titel, aber ganz klein ist er quasi so mit, so eine Co-Produktion. Okay, boah, das stelle ich mir schwierig vor, wenn du so einen festen Abgabetermin hast, weißt bis dann und dann musst du fertig werden bei was eher Kreativerem. Ja, wie willst du es denn machen mit den Künstlern, wenn du dir Zeit lässt, die werden ja nie fertig. Das ist ja, wir sind ja nie zufrieden, das geht ja nicht. Ich bin nur überrascht. Ich hätte Gunnar vorher gar nicht so eingeschätzt, dass er auch so ein Schreiber ist. Also er hat ja mit dem ersten Buch, mit diesem Absacker, was er da damals veröffentlicht, vor einem Jahr oder zwei Jahren, dass er das ja irgendwie schon kann. Aber wenn man ihn vorher so auch bei Wir müssen reden so erlebt hat, hätte ich ihn jetzt eigentlich eher so ein bisschen als so ein, ja, nicht, dass er so sich so an Abgaben halten kann oder so strukturiert ist, um wirklich fertig ein Buch zu schreiben. Und er hat aber schon mehrere, er hat ja jetzt auch Simon erzählt, dass er irgendwie so ein Rapper hat mit ihm quasi seine Biografie durchgesprochen, er hat alles aufgeschrieben und ist auch dabei, quasi die auch zu verfassen. Also er macht da jetzt wohl schon mehrere Sachen, dass er da ja was rausbringt als Ghostwriter oder so. Okay. Also da. Na gut, wenn er da Spaß dran hat und das gut kann, warum nicht? Schreibt doch auch dieses Kurzgeschichten dafür Spotify jede Woche irgendwie seit, weiß ich nicht. Stimmt, ja, das gibt es ja auch noch, genau, mit wo er mal so ein Charakter. Woche ist es nicht, aber alle paar, ja, genau. Ah ja. Regelmäßig, ne? Kommt regelmäßig. Hm. Okay. Hm? Niklas, dein Highlight? Ich würde ganz schnöde das Kino Plus von dieser Woche nehmen. Das war jetzt keine Spezialfolge oder so, aber da war Wolfgang mal wieder zu Gast, also nur zugeschaltet. Aber es war trotzdem mal wieder irgendwie angenehm, seine Meinung zur aktuellen Lage zu hören. Hm. Sie haben auch ein bisschen sein Buch besprochen, was ja jetzt rausgekommen ist, über Influencer. Da bin ich auch noch im Schwanger, ob ich mir das zulegen soll oder nicht. Vielleicht gewinne ich ja beim Gewinnspiel, das wäre ganz cool, dann hätte ich eins. Aber ich wollte generell mal sagen, wie cool ich eigentlich Kino Plus zurzeit wieder finde, weil es gibt halt, weil es ja keine Kinostarts gibt, jede Woche Streaming-Tipps und die passen mir gerade sehr gut in den Zeitplan, deswegen schreibe ich immer fleißig mit. Und auch die Entwicklung von Streamcastle, wenn es denn mal dran ist, hat mich sehr gefreut und überhaupt nicht mir negativ aufgestoßen, weil wer am Anfang so ein bisschen Bedenken hat, ja, Disney Plus gesponsert, man weiß ja nicht, was sie daraus machen und so, nicht, dass das dann so gekauft wirkt. Aber ich finde, sie kriegen es gut hin, da einfach immer ganz normal über Filme zu reden, die zwar natürlich auf Disney Plus dann unter dieser Oberkategorie vorhanden sind, aber man merkt irgendwie nicht, finde ich, dass das krass gesponsert wäre, außer dass das Logo dann am Anfang eingeblendet wird. Mhm, wobei es da ja jetzt auch oft diese Superheldenabstimmung mit in das Thema reingenommen hat. Das war jetzt in der Sendung immer 2 Minuten oder so. Nee, ich meine also, bloß, das wurde ja auch mit diesem Streamcastle zusammen verwurstet. Ja. Ja, aber nee. Ich glaube, das tat jetzt auch keinem weh. Wer nicht mitmachen wollte, der macht halt nicht mit. Und genau. Ja, Kino Plus ist immer toll. Mir hat auch die Folge, letzte Woche war es, glaube ich, oder ist es schon 2 Wochen her, nämlich letzte Woche gewesen sein, als die Kinocharts von 1973, 74, so irgendwas. Nee, muss später gewesen sein. Ach, 77, ja. Nee, glaube ich. Das war aber später. Ja, stimmt. Besprochen hatten, war auch mal cool und da werden dann auch mal wurden dann auch mal Filme besprochen, die sonst eben nicht besprochen werden. War cool, also die machen oder da. Wenn sie immer raten müssen, was für ein Jahr das jetzt ist mit dem Rückblick, das finde ich auch immer cool. Ja, also sie machen da bei Kino Plus wirklich das Beste aus der momentan schwierigen Kinosituation. Obwohl ich mir auch wünschen würde, das haben ja die Leute auch schon angesprochen, ob man die Gäste nicht vielleicht auf den großen Fernseher tun kann, dass die eventuell ungefähr ähnlich groß sind wie die anderen beiden. Mhm. Weil das finde ich wirklich anstrengend. Ja, naja. Gut, noch mein Highlight, auch ganz kurz. Das war die neueste Folge von Alles Mögliche Fights. Da waren Eddie, Florentin und Katjana dabei. Waren auch alle drei im Studio, was diesen Fights-Formaten ja wirklich sehr gut tut. Das Thema hatten wir ja auch schon öfter. Und war eine spaßige Folge, wie immer. Jetzt auf die einzelnen Punkte brauchen wir, glaube ich, gar nicht weiter drauf eingehen, aber ich mag diese Fights-Formate und gerade alles mögliche Fights, weil es eben so offene Kategorien hat und nicht so streng reglementiert ist oder so. Ist immer wieder ganz witzig, da reinzuschauen, finde ich. Mhm. Da entstehen auch immer schöne Geschichten. Ne? Ist dieses Ich-hab-Fragen-Format mit Katjana und Eddie, ist das auch neu jetzt? Das gab es schon mal, ne? Oder? Ich glaube, einmal gab es es schon, ja. Da weiß ich aber gar nicht. Beim ersten Mal war, glaube ich, Eddie nicht dabei, oder? Nee, also mir kam die Kombi so bekannt vor. Aber kann auch sein, dass er nicht... Ich weiß es nicht mehr. Weiß ich nicht. Wer beim ersten Mal dabei war. Auf jeden Fall finde ich das auch immer sehr lustig und das ist auch irgendwie ähnlich, finde ich, wie alles mögliche Fights, weil irgendwie alle, also es gibt jetzt keine Punkte oder so, aber es wird einfach alles bequatscht, was scheinbar den Leuten gerade so einfällt. Ja, und eben da eben halt mit Anrufern. Ja, obwohl die, also was damals schon für Leute anrufen, ich will ja keinem zu nahe treten, aber ja, ich habe jetzt hier mal angerufen, weil sonst ruft ja keiner an, aber zu sagen habe ich auch nichts. Ah, okay, cool, dann tschüss. Ja, aber da haben halt auch Eddie und Katjana da teilweise geredet, wussten gar nicht, ob der am Telefon noch dran ist oder aber nicht mehr da ist oder so. Das war ja auch mehr so Hintergrundrauschen, so diese Anrufe. Ja. Ja, das macht es auch irgendwie witzig, finde ich. Ja, gerade die beiden, also Eddie und Katjana, haben auch eine tolle Chemie miteinander. Also das ist wirklich cool, wenn die Sendung miteinander machen, egal was. Mhm. Wir hatten ja auch schon Moin Moin oder so zusammen gemacht. Schaue ich mir immer wieder gerne an. Ja, dann sind wir mit den Highlights durch. Kommen wir erstmal zu ein paar Newspunkten, bevor wir dann das große Thema besprechen. Und zwar als erstes mal gibt es 2 neue Podcasts, die in den letzten, waren jetzt schon 4 Wochen nicht mehr da, die in den letzten 4 Wochen gestartet sind. Der erste ist Genregeschehen mit Schröck, aber da kann Niklas, glaube ich, mehr dazu sagen. Da habe ich gar nicht reingehört, ist auch nicht so mein Thema. Ja, also ich habe auch wirklich nur reingehört. Ich habe irgendwie nicht, also ich habe so viele Podcasts zurzeit, ich muss ein bisschen sortieren, sonst mache ich nichts anderes mehr. Das ist auch ein bisschen blöd. Und zwar, das ist ein Filmpodcast mit Schröck, Tino Hahn und André Hecker. Und die drei besprechen immer eben ein paar große Filme, aber hauptsächlich soll es um Genrefilme gehen, die sie eben so, weil sie schauen ja ein bisschen mehr abseits des Mainstream als so die meisten, würde ich sagen, und besprechen dann, was sie gut und schlecht fanden. Also soll man da ein paar Geheimtipps abgreifen, denke ich mal. Es schleichen sich natürlich auch immer wieder große Filme ein, über die sie dann ein Wort verlieren, aber das soll eher so den Hauptsendungen, sage ich mal, vorbehalten bleiben. Ich habe die erste Folge, ich glaube, halb angehört. Da haben sie halt gesagt, wo sie filmisch so herkommen, was sie so schauen und so weiter. Ja, aber ich hatte wirklich keine, ich sag mal, keine Zeit. Wir haben alle gleich viel Zeit, aber ich hatte irgendwie, war ich nicht in der Stimmung dafür. Und ich kenne dann auch wirklich, da kenne ich mich dann auch wirklich filmisch überhaupt nicht so aus, dass ich jetzt irgendwie sagen könnte, ja, da hast du recht oder ja, das sehe ich nicht so, weil das habe ich einfach alles nicht gesehen. Ja, grad, also ich glaube, die Filme, die Tino immer vorschlägt, auch bei Kino Plus, die hat ja nie irgendjemand gesehen. Selbst Schröck ist da ja oft am Verzweifeln, was Tino für abstruse Dinger sich anschaut. Da frage ich mich auch immer, ob er dann dafür irgendwelche Mainstream-Filme nicht gesehen hat oder ob er einfach trotzdem alles schaut. Ja, wie oft soll der Podcast erscheinen, weißt du das? Wöchentlich? Ich glaube, jede Woche. Okay. Also es sind jetzt schon, glaube ich, schon 3 Folgen da oder so, ja. Ah ja. Na gut, also genau. Wer da Interesse hat an nicht-Mainstream-Filmen, kann da mal reinhören. Genau. Genau, der zweite Podcast wäre jetzt Verbrechen ohne richtigen Namen. Also wer jetzt Podcast ohne richtigen Namen von Eddie und Co. kennt, die machen jetzt, also es ist eigentlich auch ein Comedy-Podcast, nur dass sie sich noch eine Frau dazugeholt haben. Alice Westerholt heißt die und sie trägt True-Crime-Fälle vor und die Porn-Crew wirft lustige One-Liner ein, so würde ich es jetzt mal zusammenfassen. Ich glaube, Stefan, du hast auch reingehört, ne? Ja, ich habe die erste Folge komplett gehört und die zweite, bei der zweiten den Anfang gehört. Muss sagen, das ist nicht so meins. Also ich bin sowieso nicht so der große True Crime Fan und habe aber gedacht, ja okay, also den Porn-Podcast, den höre ich mir gerne an mit den drei, finde ich auch größtenteils sehr witzig. Und gedacht, ja gut, höre ich da mal rein, aber ist nicht so meins und ich muss leider sagen, also in den ersten Folgen, da war es auch so, dass Alice diese Fälle vorträgt, aber irgendwie finde ich das extrem langatmig. Also wie gesagt, ich glaube, da werde ich eher nicht dranbleiben. Wird es dir gefallen, was du da also bisher gehört hast? Auf dem Stand, das sind ja 4 Folgen raus, zumindest jetzt gerade. Und ich finde, sie trägt das zwar vor, aber sie hat sich das auch verdient, weil da steckt, glaube ich, ein Sack voll Arbeit drin. Ja, klar. Und ihre Stimme ist für mich sehr angenehm, also das kann ich auch gut nebenbei und so hören. Und klar, das sind jetzt nicht alles die neuesten oder spannendsten Fälle oder so. Aber ich kann das so gut nebenbei laufen lassen, also das finde ich teilweise angenehmer als so manchen Schenkelklopfer-Podcast. Ja. Ich werde das bestimmt irgendwie weiterhören und da kommen halt die typischen, ich sag mal, Charaktere, wie so Podcasts ohne richtigen Namen auch schon sind, auch wieder durch. Da kann doch jeder nicht so richtig aus seiner Haut, das finde ich, macht es dann auch schon wieder sympathisch. Ja, find das gibt's gut. Denn auch ein Quiz? Gibt's auch ein Quiz? Nee. Kein Quiz, nee. Okay, wie viele Menschen hat dieser Typ umgebracht? Ja. Na, Jochen ist ja der Kassenwart der Morde und er schreibt immer auf, wie viele Morde sie in welcher Folge haben und dann wird das zusammen addiert. Okay. Das zieht sich so ein bisschen durch, zumindest durch die ersten Folgen. Ah ja. Ja, das sollen jetzt bei Alice weiß man noch nicht so wirklich. Ja. Sprich das bei mal Alice weiter. Weiß man noch nicht so wirklich viel, aber das soll wohl noch, je nachdem, was sie erzählen möchte, kommt da wohl noch mehr raus. Sie wird auch zunehmend lockerer, habe ich so den Eindruck von Folge zu Folge. Die ersten 4 Folgen waren halt vorproduziert, deswegen, wenn die Leute jetzt immer Fragen stellen, dann können die natürlich noch nicht sofort beantwortet werden. Aber da wird in Zukunft wahrscheinlich dann noch näher drauf eingegangen, wenn da irgendwie Feedback kommt im Porn-Patreon oder wenn es ein eigenes Patreon gibt oder so. Stimmt, das ist mir auch aufgefallen, dass sie da am Anfang überhaupt nicht vorgestellt wurde. Das fand ich ein bisschen seltsam. Ja, das war auch irgendwie nicht, also sie wollten das irgendwie nicht. Ja. Und jetzt mittlerweile hat Eddie aber auch gesagt in verschiedenen Formaten, dass da wohl noch was kommt. Mhm. Dass sie das halt erst mit dir abklären wollten, was da öffentlich gemacht werden soll oder nicht. Ja. Ja, weiß ich nicht. Ja. Zumindest kam wohl schon so durch, sie hat irgendwie ein Krankenhaus oder psychiatrischen Background, also von der Arbeit her jetzt. Ja, nicht das hat sie, glaube ich, das habe ich auch schon gehört. Das muss also schon relativ früh in der ersten oder wie gesagt zweiten Folge müsste das gewesen sein, wo sie das erwähnt hat. Ja. Naja. Aber schauen wir mal, was da noch so kommt. Das sollen, soweit ich jetzt mitbekommen habe, ab jetzt, jetzt wo die vorveröffentlichten Folgen draußen sind, alle 2 Wochen erstmal was kommen. Wurde irgendwo geschrieben, wie auch immer. Gut. Also für die True Crime Fans ist auch gesorgt. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema. aber auch ein bisschen abstrus, oder wie man so will. Und zwar ist der große Senftest von Löffelmesser-Gebel, wer auch immer sich den Namen ausgedacht hat, für den Grimme-Preis nominiert. Und zwar nicht für den Grimme-Online-Preis, sondern für den richtigen Grimme-Preis. Das finde ich ja absolut krass. Also, das ist mega erstaunlich. Werden denn die Preise nachher, ist die Preisverleihung öffentlich oder wird das übertragen irgendwie? Kann ich dir nicht sagen, aber jetzt Corona-mäßig wahrscheinlich wird es da keine große Preisverleihung geben. Das wäre schon lustig, wenn dann Colin da irgendwo zwischen den ganzen Leuten sitzen würde, so in so einem senfgelben Colin und Florentin. Die sind ja beide, oder ich weiß gar nicht, wie das ist. Ist dann die Sendung nominiert oder die Person? Ich glaube, die ganze Sendung ist da nominiert. Die Sendung, ja. Aber das würde mich auch interessieren, wer da noch alles nominiert ist. Vermutlich so Funk, oder ob das dann auch andere Funkformate sind. Das kann ich dir sagen. Oh ja, sehr gut. Moment. Die richtige Kategorie finden. Also sie sind nominiert in der Kategorie Unterhaltung. Und zwar sind da noch nominiert Joko und Klaas live Männerwelten. Oha. Ja, das ist schon ein krasses Feld, da passt dieses Senfding auch überhaupt nicht rein. Dann Bauerfeind, die Show zur Frau von WON, MDR und WDR, kenne ich gar nicht. Das Browser-Ballett, da einfach komplett der Kanal, warum auch immer. Die Caroline Kebekus Show, Folge 3, Rassismus-Spezial inklusive Brennpunkt. Okay. Ja, Kreumann, Staffel 3 und 4. Dann Löffelmesser Gebel. Was ist der beste Senf? Das große Senf-Spezial mit Florentin. Ist großartig. Ja. Noch nicht Schicht vom ZDF. Sagt mir überhaupt nichts. Social Distancing mit Hazel Brugger und Thomas Spitzer. Teddy gönnt dir von ProSieben. Da ist, doch auch Steven mit irgendwie involviert, oder? Ja. War der da nicht moderiert? Hat er zumindest mal gesagt, ja. Ja. Hat er. Ja. Dann Warten auf den Bus vom RBB. Und das ist wirklich witzig. Da könnt ihr mal reinschauen. Okay, kenn ich auch nicht. Um was geht's da? Das ist eine deutsche, ich sag mal, Miniserie vom RBB, glaube ich. Und da sind halt einfach zwei Männer, die kommen aus verschiedenen irgendwie gesellschaftlichen Schichten und hängen den ganzen Tag, also jede Folge immer an der Bushaltestelle rum und besprechen so ihre Lebenskrisen, die sie gerade so haben, immer so lange, bis der Bus kommt am Ende der Folge. Ah, okay. Das, ja. Hört sich an wie Ditsche so ein bisschen. Sagen, ne? Ja, ein bisschen ähnlich, ist halt nur wirklich mit Drehbuch und allem. Und der letzte Nominierte ist das ZDF-Magazin Royal. Darauf habe ich eigentlich... Ja, da passt der Senftest nicht rein. Ja, der Senftest ist doch genauso gut wie alle anderen. Stößt ein bisschen raus. Ich freue mich ein bisschen, weil ich kann mich erinnern, dass wir vor ein paar Beanstalk-Folgen bei den Highlights habe ich den Senftest als Highlight genannt. Mhm. Und da habe ich es quasi schon grimmeverdächtig geprüft. Ja, also hatte schon den richtigen Riecher. Also ich drücke natürlich den Daumen, dass der Senftest, aber ich glaube, die anderen sind da. Ja, wobei ich auch gelesen habe, dass es, also ich kenne mich da nicht aus, aber wie gesagt, gelesen, es wird auch pro Kategorie nicht zwingend nur einen Preis vergeben, es können auch mehrere, kann auch mehrere Gewinner pro Kategorie geben. Dann kriegt ja jeder einen Preis, das ist ja wie früher. Ja, jeder dann auch nicht, aber naja. Weiß man nicht. Schauen wir mal. Aber weiß ja von den anderen. Ja. Auf jeden Fall ist weißt ja nur von deinem eigenen Preis. Ja, auf jeden Fall ist es wirklich krass, in dieses Teilnehmerfeld da irgendwie reingerutscht zu sein. Ja, auf einer Stufe halt mit dem ZDF Neo Royal. Ja, genau. Und vor allem alle anderen Creator, die vielleicht davon noch nicht sowas mitbekommen haben, was machen die eigentlich da für einen Quatsch, werden darauf jetzt aufmerksam. Ne? Ja. Das ist eigentlich schon eine mega Wertschätzung, dass das überhaupt in diese Nominierung reingenommen wird. Das auf jeden Fall. Dann ist natürlich die Frage, willst du mit so einem Senftest den anderen unter die Augen treten, wenn sie dich wirklich noch nicht kennen? Ja, der Senftest gewinnt dann und Männerwelten nicht oder so. Das ist auch schwierig zu vermitteln. Naja. Ja. Naja. Aber ich stell mir auch gerade vor, wenn es da wirklich eine physische Preisverleihung gäbe, wenn dann so Joko und Klaas und Jan Böhmermann und so da sitzen und halt mittendrin irgendwie Colin. Jetzt, aber mal ohne Flachs, ne, dieser Senftest oder so, dieses diese Tests an sich, die meiner Meinung nach sind das aber auch richtige Tests. So müsste eigentlich wirklich, wenn es gibt so unzählige auf Galileo und ProSieben und RTL, wie sie alle heißen, da, wo halt so Sachen immer getestet werden, aber so vernünftig nach diesen sensorischen Eigenschaften, wie es da gemacht wird, gibt's eigentlich nicht, ne? Es wird ja immer so ein Quatschstandard gemacht. Da wird Jumbo beißt da einmal einen Burger rein und sagt gut oder nicht gut. Und Colin macht das schon viel besser, dass er wirklich von Farbe, Konsistenz, Geschmack und da geht er richtig schön in die Tiefe. Also es ist schon Grimme-Preis verdächtig. Ja, ja, schauen wir mal. Die Preisträger werden am 11. Mai veröffentlicht. Also ist noch ein bisschen Zeit. Dann mal Erinnerung ins Handy eintippen. Ja, noch keinen Preis gewonnen hat das Zugzwangturnier. Da kommt jetzt ab Ostern die dritte Ausgabe. Und zwar genau ab dem 25.03. Es gibt wieder 8 Teilnehmer. Diesmal ist wohl kein RBTV-eigener Teilnehmer dabei. Jeden Tag ab 17.30 Uhr moderiert wieder von Jan und Eddie. Und aber Ostern ist ja erst eine Woche später, oder? Oh, dann ist an Ostern das Finale. Ich bin gerade total verwirrt. Ist an Ostern das Finale? Dann habe ich mich da vielleicht vertan. Ja, also es stand so im Forum, glaube ich. Ach, dann haben die Bohnen sich vertan mit Ostern. Auf jeden Fall am 25. geht's los, aber Ostern ist erst, weiß ich nicht wann. Ja, ich glaube, du hast recht, Ostern ist eine Woche später. Dann ist wahrscheinlich, wahrscheinlich das Finale an Ostern. Ja, also Karfreitag ist der 2. April, mal so, was wir groben Richtplan haben. Okay. Da wird es ja dann rum sein. Es ging ja immer so eine Woche. Ja, ja, dann ist dann am Osterwochenende wohl das Finale. Dann wird es so sein. Ist dann Ostersamstag genau. Oder so. Ja. Ja. Ja. Bisher bekannt gegeben als Teilnehmer sind Trilux, Flesk, Stefan Tietze, Varion und Maxim als Titelverteidiger. Ist auf jeden Fall schon wieder ein auserlesenes, hauptsächlich YouTuber-Teilnehmerfeld. Aber krass, dass da so viele Leute da Bock drauf haben, mitzumachen. Wer ist Flesk? Den kenne ich von den Among Us-Runden. Okay. Da war er öfter dabei. Und ich weiß gar nicht, ob er bei Rust... Das war jetzt der einzige Name, der mir so gar nichts sagte. Ob er bei Rust auch dabei war, weiß ich gar nicht. Aber bei Among Us war er auf jeden Fall öfter bei den Bonsoir-Runden, wo dann auch die Bohnen hin und wieder mitgemacht haben dabei. Daher ist mir zumindest der Name geläufig. Ja. Ich hatte überlegt, ob der Kugelbuch vielleicht auch wieder mitspielt, aber der wird zu stark sein. Ja, das hat auch, und ich weiß gar nicht, ob es Fabian Krane war oder Jan selber, die haben irgendwie, also irgendeiner von beiden hat gesagt, ja, nee, Kugelbuch ist zu stark. Ich glaube, Krane war selbst irgendwie in einem Chat-In, hat er das gesagt. Ich wollte auch viel mehr Schach irgendwie gucken, weil es kamen in letzter Zeit einige coole Schachsachen raus auf dem Sender, aber hat ja auch Kugelbuch, glaube ich, gegen Jan gespielt, wenn ich es richtig gesehen habe, aber es hat alles immer nur auf die später Ansehenliste geschafft bis jetzt, weil es dauert ja dann doch immer ein paar Stunden. Wenn man da noch mitdenkt und mitüberlegt. Also zumindest bei RBTV haben sie nicht gegeneinander gespielt, da gab es Brain in Hand und da war, oh Gott, nee, da hat Tim Heinke mit Jan zusammengespielt und Kugelbuch mit Sonja Blum. Die ist wohl eine, ich weiß gar nicht, ich glaube, deutsche Meisterin in Schach. Auf jeden Fall also eine der besten deutschen Spielerinnen. Und da haben die im Team jeweils gegeneinander gespielt. Ja, ich finde es halt bei Zugzwang, wenn ich Zugzwang immer so anschaue, dann denke ich, Leute, bleibt hoffentlich dabei, weil ich sehe es schon kommen. Irgendwann heißt es wieder, okay, Zugzwang-Turnier, keiner will das sehen, wir setzen es ab und dann startet es ganz groß durch auf ProSieben oder auf RTL. Also, und dann heißt es nachher wieder, ach, wir haben das ja zuerst gemacht, aber haben es nicht weiter verfolgt und jetzt ist es so ein Hype und alle, ne, und das ist so häufig so, dass irgendwie RBTV da schon mal irgendwie so ein bisschen angefangen hat und dann, ach nee, mach mal was anderes und dann geht's richtig ab. Also deswegen, ich hoffe, dass die es einfach weiter durchziehen und das Turnier weiterläuft. Ja, also da bin ich mir aber also relativ sicher. Ich habe hier zwei Schachsachen auf meiner YouTube-Liste. Ja. Das eine ist Eddie gegen den deutschen Meister. Das lief wirklich auf Rocket Beans. Und das andere Video heißt zumindest Kugelbuch gegen Jan Gustafsson. Und das ist aber auf Kugelbuchs, ich sag mal, Privataccount. Ah, okay. Ich habe jetzt noch nicht reingeschaut. Dann war das wohl was anderes. Ja, mal gucken. Genau. Eddie gegen den deutschen. Ach ja, da gab es auch noch eine Folge, wo. Ja, da komme ich jetzt natürlich nicht auf den Namen. Auch noch ein ziemlich junger Typ, auch aus Hamburg. Der war sogar bei den Bohnen im Studio und hat da auch mitgespielt bei dem normalen Lachen-Schachgeschichten. Aber das geht halt auch schon wieder 100 Minuten, ne? Da musst du halt auch erstmal haben. Und da kannst du auch nicht wirklich schneller machen, finde ich, weil du musst ja auch ein bisschen mitdenken, sonst macht es ja keinen Spaß. Ja, bei Schachvorspulen ist schwierig. Ja, deswegen. Ja. Nur die letzten 5 Minuten. Ja, das lässt halt beim Schach auch immer schwer vorhersagen, wann die letzten 5 Minuten sind. Ja, nee, also was ich jetzt gerade noch sagen wollte. Da gab es auch noch einen guten. Ja. Entschuldigung. Nee, ich glaube auf jeden Fall, dass die Bohnen das nicht fallen lassen, weil da wissen sie, glaube ich, was sie an dem Hype haben und auch mit Jan, dass sie da die richtige Person sich geangelt haben. Hm. Und Kran ist ja also auch ein großer Schachfan. Noch weiter langen Atem haben, weiter durchziehen. Also ich habe auch schon das Gefühl, es ist ja jetzt schon, es geht ja los. Also Schach wird ja schon auf Twitch und so häufiger gespielt untereinander und so. Und ich glaube, wenn die da einfach jetzt weiter Anlaufstelle bleiben und so eine Turniere organisieren, dass das vielleicht also wirklich immer größer wird, wie so ein Schneeball. Mhm. Und ja, auch, dass dann vielleicht auch andere Vereine, größere, ich weiß, kenne mich da jetzt nicht so aus, aber dass die vielleicht auch sagen, ey, können wir nicht bei auf euren Sender auch noch online, also dass das dann irgendwie wirklich ausgetragen wird oder dass die nachher wirklich die internationalen Schachweltmeisterschaften da übertragen, weil die Community immer weiter wächst. Ja, also irgendwie so ein Quatsch. Also das ist vielleicht ein bisschen zu groß, aber was ich mir durchaus wirklich vorstellen könnte, ist, dass dann auch mal prominente Leute teilnehmen, die nicht unbedingt über YouTube bekannt sind, sondern so, ich sag mal, klassisch prominente Leute. Hm. Aber. Ja, Schauspieler oder. Wie ne? Yoko oder so, die auch mal Leute aus den Mainstream-Medien. Ja, genau, ziehen. Das habe ich jetzt mit klassisch prominent gemeint, ja. Oder. Okay, wie Andreas gerade gesagt hat, Schauspieler, Sänger, was auch immer. Ja. Das ist ja heute meistens dasselbe. Ja. Ja, also wie gesagt. Es gab auf jeden Fall noch eine coole Podcast-Folge, wollte ich noch kurz anmerken, ja. Mit Jan Gustafsson im Gamefaces-Podcast. Das ist so mit Frodo in Zusammenarbeit wird das wohl gemacht. Gab es jetzt eine Folge mit Jan und auch eine mit Eddie. Da soll wohl auch noch eine mit Eddie nochmal rauskommen. Das haben sie irgendwie gesplittet, weil das Gespräch so lang war. Also wer da Bock drauf hat, auf Spotify oder überall sonst, kann man das finden. Wer nicht genug von Jan bekommen kann, da geht's wieder ein bisschen um seine Lebensgeschichte. Das hält er ja immer so ein bisschen ominös, dass er da auf dem Boot aufgewachsen ist und so weiter. Ist ganz spannend. Ja. Also gefühlt wusste Frodo mehr über seine Lebensgeschichte als Jan selber. Wer gar nicht genug von Jan bekommen kann, kann sich auch noch den Erdbeerkäse-Podcast mit Colin, Tim und Marc anhören. Da ist nämlich Jan jetzt auch einmal die Woche mit dabei. Da geht's um irgendeine Trash-TV-Sendung, ich weiß gar nicht was. Allerdings ist das. Ist er da immer dabei oder war er nur einmal dabei, nee, weil es ja, irgendwie ein Special war? Er war bei den regulären Folgen, war jetzt, glaube ich, ein oder zweimal dabei. Es gibt jetzt aber ein eigenes Segment für, oh Gott, ist Love Island, glaube ich. Allerdings hinter der Paywall, die aber auch nur 1 Euro pro Monat ist. Also es ist mehr so ein symbolischer Betrag. Und da bespricht er mit anscheinend einmal die Woche mit Nasti und Tim Love Island. Boah, ich glaube, das lohnt sich ja fast. Ja. Also ich gucke jetzt die Sendung nicht, aber ich habe gemerkt zum Beispiel, um so ein bisschen, ich sag mal, wer jetzt das Problem hat, dass er auf Arbeit oder in seinem Kreis immer so über Trash-TV geredet wird, damit selber aber nichts anfangen kann, dann gebt euch diesen Podcast, weil ihr habt das Gefühl, ihr habt es live gesehen und könnt alles mitreden, was so irgendwie wichtig ist im Büro oder sonst wo. Also das habe ich schon gemerkt. Ich habe das mit den Germany's Next Topmodel-Folgen immer gemacht, habe mir die erste angeschaut, dachte, nee, das ist zu dumm, das kannst du dir nicht geben. Und dann aber jetzt seitdem immer den Erdbeerkäse dazu gehört. Und das da ist man up to date, hat Spaß, wenn man das hört, weil die Leute mag man eh. Und da muss man sich den Quatsch aber nicht 3 Stunden oder wie lange das mit Werbung geht, anschauen. Ja, also wie gesagt, von dem Format, was es da jetzt mit Jan gibt, da war die erste Folge frei noch zum Hören und jetzt ab der zweiten Folge ist es dann hinter dieser 1 Euro Paywall. Aber da ist er auch regelmäßig dabei, so wie ich es mitbekommen habe. Ach, cool. Okay, Da fällt mir noch, Entschuldigung, ich muss noch mal kurz reingrätschen, tut mir leid. Da fällt mir noch ein, Hauke hatte in Moin Moin gemacht und da auch drauf verwiesen, ich weiß nicht, ob es noch gilt, dass man, wir hatten ja mal seinen Hauke wandert aus Podcast besprochen, den es auf FIO exklusiv gibt immer noch. Da hat er gesagt, wenn man sich da jetzt anmeldet und den Code Moin Moin eingibt, alles zusammen und groß geschrieben, dann kann man 3 Monate kostenlos das alles nutzen und auch die erste Staffel von seinem Auswanderungspodcast eben anhören. Das habe ich schon gemacht. War sehr gut und war ja auch von Krogi mitproduziert und so weiter. Also das war wirklich ein schöner Podcast. Also wer das macht und diesen Code eingibt, falls der noch gültig ist, das weiß ich jetzt leider nicht, kann das alles auch gratis hören. Ich glaube, gratis Testzeitraum hat man sowieso eben nur keine 3 Monate. Und es klang auch so, als sollte eine 2. Staffel von diesem Japan-Podcast kommen. Ich finde es auf jeden Fall cool, müssen wir mal abwarten. Mhm. Wo du gerade Hauke ansprichst, da kommen wir auch zu unserem letzten Punkt, der auch im Zuge dieser ganzen Umstrukturierung bekannt wurde. Aber ich glaube, das ist ein eigene Erwähnung wert. Und zwar geht Tabor weiter am 9. April. Das müsste wieder ein Freitag sein. Ja, ist ein Freitag. Allerdings ist da Hauke nicht mehr dabei, weil er eben pandemiebedingt aus Japan nicht so einfach nach Deutschland kommen kann. Und als sein Ersatz als Mitspieler ist aber Uke. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ich glaube, Uke als Pen-Paper-Spieler kann sehr gut werden. Ja. Die anderen Mitspieler bleiben dabei, also Gunnar, Mara und Miri. Florentin leitet das Ganze. Freue ich mich drauf. Fand Tabor größtenteils ganz gut. So ultra lange her, ja. Ich kann da gar nicht mehr viel erinnern. Also ich weiß noch, dass mir das andere, dieses Pangasius, besser gefallen hat als Tabor, weil ich bei Tabor die Welt nicht ganz so cool fand, irgendwie so diese Magiewelt ist nicht so 100%ig meins, aber trotzdem war es ein gutes Pen Paper und mit spannenden Mitspielern. Und wenn jetzt dann auch noch Uke dabei ist, den finde ich sowieso sehr witzig. Also ich glaube, das wird ein Pflichtprogramm für mich zumindest. Ja, ich finde auch, dass Uke da gut reinpasst in die Runde. Hm. Freue mich auch schon drauf. Ja. Also ich werde mir nochmal die anderen Teile, also die ersten Tabor-Teile nochmal anschauen oder anhören als Podcast, um so ein bisschen wieder so reinzukommen in die Welt oder vielleicht seppe ich so ein bisschen durch, dass man mal ein bisschen oder schau mein Best-of an, um dann halt mir das vorher nochmal reinzugucken. Ja. Gut. Mehr gibt es dazu, glaube ich, auch momentan noch gar nicht zu sagen. Es wurde angekündigt, dass es keinen Zeitsprung gibt in der Story oder keinen großen Zeitsprung, also ziemlich nahtlos anschließt. Die erste Sendung ist geplant 20.30 Uhr bis 23.30 Uhr, also auch wie immer so 3 Stunden. Und wurde auch schon angekündigt, dass es wahrscheinlich wieder mehrere Abende werden. Also der 9. ist nur der Auftakt. Aber wird man dann ja sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Ich meine, Pen and Paper bei den Bohnen sind ja mit wenigen Ausnahmen immer mehrere Abende. Ja. Gab es was wirklich an einem Abend vorbei war? Ja, die Funk-Pen-Paper, aber die sind halt von Anfang an nur so ausgelegt. Ansonsten gab es, glaube ich, wirklich keine Einzige. Pen und Paper waren von Anfang an auch so angesagt. Trotzdem wurden es immer wenigstens 2 Abende. Ja, gut, aber bei den Funk-Dingern ist es eben auch wegen dem Sponsoring und der Location, wo es dann immer stattfinden und so. Da müssen sie an einem Abend einfach fertig werden. Aber da habe ich halt noch nicht eins irgendwie gesehen. Es tut mir auch leid, aber irgendwie weiß ich nicht. Ach, da gibt's auch gute. Ja, damit sind wir mit den News durch. Und ich würde sagen, wir kommen zum ganz großen Punkt der heutigen Folge. Und zwar ist das die Umstrukturierung des Sendeplans bei den Rocket Beans. Erstmal so ganz pauschal gefragt, was haltet ihr beiden grundsätzlich davon, von dem, was jetzt alles erzählt wurde oder angekündigt und auch schon umgesetzt wurde. Wie wollen wir es machen? Wollen wir die Historie der Umstellung erstmal beleuchten oder gleich sagen? Dann fang mal an. Also alles begann am vorletzten Donnerstag, glaube ich, mit einem Almost Daily. Freitag. Und ich habe es selber gar nicht. oder? Oh, ja, okay. Es war dann nach war es Freitag? Ich weiß es nicht. Es war dann nach dem Florentin. Okay, es war Freitag. Nach dem Florentin, moin moin. Genau. Gut, die Tage verschwimmen bei mir etwas. Man möge es mir nachsehen. Es tut mir leid. Ich nenne es jetzt immer die verkackte Seuche, wie der schöne Micha auch. Und das finde ich wesentlich besser, als immer Pandemie oder Corona zu sagen. Deswegen, die verkackte Seuche lässt die Tage ein bisschen ineinander übergehen. Ich entschuldige mich. Und zwar in diesem Almost Daily saßen auf einmal Micha Reinke, Andreas Lingsch, Lisa Handke. Handjek. Und, oh, Entschuldigung. Anton. Ja. Und Anton, genau. Der Mann hat keinen Nachnamen. Es wurde. Der Mann hat keinen Nachnamen. Doch, Andreas hat ihn auch rausgefunden und genannt. Ihr könnt es nachschauen, wenn ihr wollt. Und es wurde auf einmal gedroppt, dass die vier wohl schon seit einem Jahr an einer Umstellung des Sendeplans arbeiten. Also nicht nur die vier, der ganze Sender. Nein. Ja, wahrscheinlich schon der ganze Sender. Und der große Knackpunkt dabei ist, dass Live-Content jetzt täglich, aber erst ab 17 Uhr produziert werden soll. Also wöchentäglich, sage ich mal. Nicht jeden Tag, aber das ist, glaube ich, klar. Mhm. Und das ist eigentlich daran die Sache, dass dann die Moin Moins natürlich logischerweise, also sie fallen einfach weg. Man hätte sie ja vielleicht auch vorproduzieren können, das macht man nicht. Es gibt jetzt noch Moin Moins, eins am Montag, eins am Freitag. Die sind aus irgendeinem Grund auch auf eine halbe Stunde begrenzt. War so, glaube ich, der Hauptpunkt der Umstrukturierung, der eventuell vielen sauer aufstößt. Und Stefan, du hattest ja auch schon gesagt, dass das ein bisschen deine Tagesstruktur zurzeit zerhaut. Ja. So wird es wahrscheinlich vielen gehen, weil die Moin Moins, die es noch gibt, die starten jetzt, glaube ich, auch 16.30 Uhr. Richtig. Oder so. Ja. Ja. Okay, ja, also erstmal. Ja, und ich. Bitte? Ja. Ja, ich fand es auch interessant, dass halt direkt anschließend nach dem gelaufenen Almost Daily bei uns in einer Beanstalk-Gruppe gleich wildes Schreiben, also so viele Nachrichten haben wir, glaube ich, in den letzten 5 Wochen nicht geschrieben, wie an dem einen Tag hin und her, aber auch im Forum ging es richtig ab. Und ich hab mich da auch richtig angefixt. Ich war so, was ist passiert? Alle schreiben, ich muss umschalten, ich muss das sehen, ich muss jetzt dabei sein. Genau. Ich war auch auf Arbeit und habe immer noch auf Handy gedacht, oh mein Gott, ne, was passiert da? Ja. Und wie ist denn jetzt, Niklas, wie ist denn jetzt deine Einstellung dazu? Du hattest jetzt gar nicht, was hattest du, Stefan fragte ja, wie siehst du jetzt die Umstellung? Ja, also ich find's geil, also ich weiß nicht, ich habe auf jeden Fall mehr gesehen als sonst. Ich hab auch jeden Abend, bis mir eingefallen, du hast ja heute die Live-Strecke gar nicht gesehen, dann habe ich halt zurückgespult, geht ja bei YouTube, relativ easy. Dann habe ich zumindest durchgeskippt, was sie gemacht haben. Und das ist was, das habe ich vorher nicht gemacht, abends so. Mir hat sehr gut gefallen das erste Moin Moin am Montag und was danach kam auch, weil da saßen ja irgendwie Eddie, Nils und Simon zusammen erst über Live-Schalte und danach in der Live-Strecke dann, also wo nicht mehr Moin Moin war, dann wirklich auch in einem Studio. Und das hatte für mich wieder ein bisschen Giga-Games-Feeling von früher, weil das war sehr unorganisiert und halt die drei, wie ich sie so seit, weiß ich nicht, will nicht sagen 20 Jahren, aber vielleicht sind es mittlerweile doch fast 20 Jahre, verfolge. Das fand ich sehr gut, ja. Also das kann. Insgesamt finde ich es gut und es sollen ja jetzt nur noch Moin Moins von Leuten gemacht werden, die wirklich Bock drauf haben. Am Montagsslot, ich glaube, der Freitagsslot soll ja Florentin vorbehalten bleiben. Ja, und montags wohl hauptsächlich Simon und Nils im Wechsel. So, okay. So hatte ich das ganz verstanden. Ab und zu wahrscheinlich auch Eddie, weil er dann ja montags dabei ist. Und ja, also gerade dieses erste Montags-Moin-Moin, das fand ich den Schwachpunkt an der kompletten Umstellung bisher. Das hat mir über... Was? Da muss ich sagen, also bevor wir dann nachher nochmal die Umstellung genauer beleuchten, dazu wollte ich sagen, ich sag mal so, ich fand's cool, was gemacht wurde, weil, Simon hat im Moin Moin Studio was gemacht, der hat irgendwie eine Knoblauchsoße, war es, glaube ich. Du bist ein Fan von Knoblauchsuppe, oder was? Er hat eine Knoblauchsoße gemacht und dabei dann mit Eddie und mit Nils gequatscht, die in der Gaming Area schon gesessen haben und sich das Ganze dann angeschaut haben. Das fand ich cool, aber das ist doch kein Moin Moin. Also, es tut mir leid, Moin Moin ist für mich, glaube ich, mit der ganzen Umstrukturierung jetzt gestorben. Ich muss sagen, dass vom Freitag mit Florentin habe ich bisher noch nicht gesehen. Da gehe ich auch mal stark davon aus, dass Florentin einfach dann jetzt um 16.30 Uhr seinen Kram macht, den er sonst um 10.30 Uhr gemacht hat. Gestern zum Beispiel hat er den Vogel des Jahres, irgendwie gab es eine Preisverleihung, die hat er irgendwie live mit den Leuten geschaut oder so. Das kam aber erst später, das war als Second Stream um 19 Uhr. Also da hatte ich kurz reingeschaut, das war jetzt nicht Moin Moin. Ja, aber also das Ganze dann noch Moin Moin zu nennen, dann hätten sie es meiner Meinung nach lieber komplett abschaffen sollen. Ansonsten bin ich aber von der ganzen Umstrukturierung auch positiv überrascht. Ich habe am Anfang war ich auch sehr skeptisch. Wie Andreas gerade schon gesagt hat, hatten wir ja da auch intern große Diskussionen, so quasi live zu dem Almost Daily, was da stattgefunden hat. Das Ganze hatte ich angestoßen, weil ich es zufällig gesehen habe. Das war jetzt auch, wie gesagt, mein Tagesplan momentan. Da habe ich RBTV meistens als Second Stream, also im Homeoffice, irgendwie so ganz klein nebenbei laufen. Und da war auch das Moin Moin. Und danach kam dann plötzlich ein Almost Daily, was auch vorher nicht angekündigt wurde oder nur ganz, ganz kurz vorher angekündigt wurde. Da habe ich mir auch gedacht, was passiert denn jetzt? Und dann haben sie da diese ganzen News mit der Umstrukturierung rausgehauen. Und ja, also ich war erstmal ziemlich skeptisch, was das Ganze angeht. Muss aber sagen, jetzt nachdem die erste Woche gelaufen ist, ich finde es recht cool. Es ist eben genau das passiert, was sie auch gesagt haben, was ihr Ziel ist, dass das Ganze kompakt darüber kommt. Und ist es ja jetzt auch. Jetzt läuft eben jeden Tag 7 Stunden am Stück live oder neuer Content. Und es gibt eben nicht mehr keine Leerstellen mehr zwischendrin, wo dann irgendwelche uralten Wiederholungen laufen. Und das finde ich cool. Da hat man dann auch den Vorteil, was Niklas gerade schon gesagt hat, wenn man dann später reinschaut, kann man eben zurückspulen und man hat auf jeden Fall den neuen Kram vom Tag alles noch drin. Und mit den Uploads muss man mal gucken, weil die sollen jetzt nicht mehr so zeitnah kommen, zumindest stellenweise nicht, damit sie nochmal zweit und vielleicht auch dritt verwerten können, je nach Klickzahl oder vermutet. Ja, bei den Uploads, Klickzahl ist ja dann Quatsch, aber ja. Das ist auch noch ein neuer Punkt, der gemacht wurde, da bin ich auch noch ein bisschen skeptisch. Da wissen wir aber jetzt, wir nehmen am Samstagmittag auf, wissen wir noch nicht genau, wie das wirklich stattfindet. Und zwar wurde angekündigt, dass also erstmal grundsätzlich, dass nicht mehr alle Sendungen so schnell wie möglich hochgeladen werden, sondern das Ganze einem richtigen Uploadplan folgen soll. Und das ist jetzt, finde ich jetzt okay, da habe ich jetzt kein großes Problem damit. Man kann sich dann ja darauf einstellen, wenn man mehr VOD-Zuschauer ist statt live. Aber was auch angekündigt wurde, ist, dass einfach nicht mehr alles 1:1 hochgeladen werden soll. Beziehungsweise, ja, schon, aber nicht mehr alles als Einzelvideo. Es werden teilweise Sachen dann zurechtgeschnitten und sollen als Highlight-Version, Highlight-Cut, wie auch immer man es nennen will, hochgeladen werden. YouTube-gerechter, wie sie es genannt haben. Und diese Dinge plus andere, also irgendwelche, ich sag mal, random Let's Plays und so, sollen einmal pro Woche in einem großen Sammel-Upload hochgeladen werden. Und da verstehe ich den Sinn nicht ganz. Und das finde ich auch ein bisschen schwierig. Wenn dann irgendwie da 3-4 Let's Plays hintereinander in einem Video oben sind, muss man sich da erstmal durchklicken, bis man den richtigen findet. Ich meine, klar, mit Timecodes im Video ist es wahrscheinlich nicht so schwer, aber trotzdem finde ich unnötig. Da meiner Meinung nach einfach Uncut irgendwie auf dem Kanal hochladen und gut ist, fände ich besser. Wie findet ihr denn den Punkt dieser Umstellung dahingehend? Also ich finde auch, was du gerade sagtest, also ich habe das so verstanden, dass trotzdem blöckeweise also alles hochgeladen wird, also man verpasst nie was, also man hat immer alles on demand da, aber es wird dann so ein kleines Best-of zusammengeschnitten, was halt verständlich YouTube freundlicher ist, weil es dann vielleicht, ich sage jetzt mal, ein Blog, der 4 Stunden ist, der ist dann auf 20, 30 Minuten vielleicht runtergekürzt. Die Videos werden vermutlich dann einfach deutlich besser von Anfang bis zum Ende auch geschaut. Und wer dann doch alles sehen möchte, das ganze Rohmaterial in Anführungsstrichen, der kann sich dann halt diesen 4-Stunden-Block angucken. Und auch da, wenn du dann halt aber einen 8-Stunden-Block hast und du willst aber nur die 4 Stunden guckst, musst du vielleicht mit diesen Timestamps dann trotzdem in der Mitte des Videos einschalten und guckst dann quasi, also für den Algorithmus sieht es aus, als hättest du trotzdem das gesamte Video dir angeschaut von den 8 Stunden. In Wirklichkeit hast du dir aber eigentlich nur deinen Blog rausgesucht, den du schauen möchtest. Könnte mir vorstellen, dass dann vielleicht YouTube die Videos dann vielleicht besser vorschlägt, weil einfach du hast 4 Sachen in einem Video und die Leute, die eigentlich nur das eine Let's Play gucken wollen, schalten das gleiche Video an, als die Leute, die das andere Let's Play gucken wollen, weißt du? Das könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass du einfach dann mehr Viewer, also von 4 verschiedenen Let's Plays hast du auf ein Video. Das könnte ich mir jetzt vorstellen, dass dann halt, dass sie versuchen wollen, dann die Klickzahlen zu bündeln. Ja, also aus der Sicht, aus RBTV-Sicht verstehe ich das alles. Da verstehe ich auch, dass sie gesagt haben, dass sie YouTubiger werden wollen an einigen Punkten. Aber jetzt, ich habe jetzt nur aus reiner Konsumentensicht gesprochen und da finde ich es blöd. Okay, ja. Also es ist dann vielleicht ein bisschen frickeliger, da Sachen rauszusuchen. Ich weiß auch nicht, wie die dann benannt werden, ob man das dann auch vernünftig findet. Aber es werden die sicherlich schon mal getestet haben. Ja, das werden wir dann ja auch jetzt wahrscheinlich heute oder morgen sehen, wenn dann dieser erste Sammel-Upload kommt. Ja. Aber ich finde auch, was du gerade sagtest. Da ging es doch jetzt nur um Let's Plays, die gesammelt hochgeladen werden, oder? Ich glaube schon. Eventuell auch diese, achso, das haben wir noch gar nicht angesprochen. Das sind jetzt die den einzelnen Tagen sind verschiedene Teams zugeordnet. Da können wir nachher nochmal kurz drauf eingehen. Und zwar diese Teamslots. Es gibt jetzt an jedem Tag einen 2-Stunden Teamslot, an denen quasi das Programm frei ist, wo die dann machen können, ja, was sie wollen. Und die sollen teilweise auch in dieses Sammelvideo kommen. Je nachdem, was eben gemacht wird. Da bin ich immer gespannt drauf. Also das habe ich jetzt noch gar nicht so verstanden. Also ich habe das zwar gehört, wie das geplant sein soll, habe das jetzt aber auch noch in der Woche gar nicht so wirklich bemerkt, dass da jetzt irgendwie was anderes ist. Es gab diese eine Geschichte, da haben wir jetzt mit dieser, wo die Formatideen, diese GIF-Show gebastelt haben. Habt ihr das eigentlich gesehen? Ja. Mit Lars und Andreas im Studio. Wollen wir erstmal sagen, wer an welchem genau, Tag? Würde ich jetzt auch sagen. Ja, und dann gerne die Liste. Also dann, wie gesagt, es sind jetzt die 5 Wochentage 5 verschiedenen Teams zugeordnet. Das heißt, dass die auch dafür verantwortlich sind, was eben in diesen Teamslots, die von 17 bis 19 Uhr jeweils laufen, stattfindet. Und die Teams sind am Montag Simon, Nils und Etienne. Gut, da läuft ja dann auch noch Bundesliga und Simons Let's Play abends. War ja fast klar, dass die 3 da am Start sind. Dienstags sind Gregor, Simon und Fabian. Da gehe ich mal von Fabian Käufer aus, oder? Gehe ich auch von aus. Ja. Habt ihr Spiele mit Bart oder was es war gesehen, was sie die Woche gemacht haben? Hatte ich auch gesehen. Dann am Bitte? Genau. Ja, am Mittwoch. Nö, mach ruhig weiter. Am Mittwoch ist das Team Wirt, Ilias und Sandro. Am Donnerstag Lars, Andreas, Mara und Florentin. Und am Freitag Chiara, Krogi, Dennis Richtarski und Valentin. Und diese Teams haben eben an ihrem jeweiligen Tag einen 2-Stunden-Slot, in dem sie quasi dafür verantwortlich sind, was da kommt, aber sich halt auch frei entscheiden können, was kommt. Das können wir ja gerade mal diese Woche durchgehen. Ich habe jetzt auch den Sendeplan mir mal rausgesucht. Und zwar am Montag lief dann quasi ein Dienstag mit Nils, Eddie und Simon. Da haben sie 2 oder 3 Spiele angespielt. Am Dienstag lief Spiele After Bad. Da haben Gregor und Simon Gabriel Knight 3 war es dann, oder? Ja. Niklas, helf mir kurz. Ja. 3, ja, gut. Ist schon richtig. Gespielt und auch dann Alte Minimatzen aus dem Spiele mit Bart Gabriel Knight gezeigt oder auch Ausschnitte, wie sie eben Gabriel Knight 2 gespielt haben und so weiter. Das soll, glaube ich, auch fortgesetzt werden, dieses Spiele After Bart. Dann, aber ich weiß nicht, ob in dem Slot oder einfach generell. Ja, aber wahrscheinlich in dem Slot, der bietet sich dafür ja an. Naja. Aber dann sitzt ja Person 3 da, dann daneben, oder habe ich das falsch verstanden? Es sind ja, das wurde auch gesagt, es müssen nicht immer alle aus den Teams anwesend sein. Also da kann es auch dann wechselnde Besetzungen innerhalb der Teams geben. Oder sie können sich auch mal Gäste aus anderen Leuten dazu holen und so. Also es ist nicht so starr, wie es jetzt vielleicht klingt. Kann natürlich auch sein, dass wenn sie das jetzt 2-3 Wochen machen, diese Spiele After Bart, dass dann Fabian eben nicht dabei ist und danach ist dann irgendwas, wo er mit dabei ist. Oder vielleicht einer der beiden anderen raus. Und der würde sicherlich auch im Hintergrund würde er auch dann was machen. Also genau. das sehen wir ja dann nicht, was da noch alles rausgesucht wird. Am Mittwoch lief Pokémon Nuzlocke mit Ilias und Wirt. Da war jetzt der Sandro auch noch nicht dabei. Am Donnerstag diese Formatentwicklung mit Andreas, Florentin, Mara und Lars. Das fand ich auch gut. Finde ich jetzt auch, also da hat man jetzt, das war jetzt so der ja eigentlich fast der einzige Slot in dieser Woche, wo man dann gemerkt hat, okay, da passiert irgendwie was Neues, weil sowas gab es vorher auf dem Sender noch nie. Dann waren die 4 Leute da dabei und ja, sie haben. Mir hat es auch Spaß gemacht, aber glaubt ihr, dass da wirklich jetzt eine Show draus wird oder war das nur so zum Quatsch machen? Ich glaube, sie überlegen schon ernsthaft, eine Show zu machen. Also die 4 haben überlegt, die 4 haben überlegt, eine GIF-Show zu entwickeln. GIF-Quiz-Show, wie auch immer. Wo dann eben rund um das Thema Internet-GIFs, was auch immer gemacht wird. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das ein guter Slot, wenn du jetzt so ein, wie du das gerade beschrieben hast, und dann gibt es jetzt dieses Vierer-Team, was dann sagt, okay, wisst ihr was, wir machen einfach diese Show, wir machen von Anfang an, nehmen wir die Community mit, klären erstmal das Konzept und nehmen die komplett mit und dann, keine Ahnung, in 8 Wochen wird dann wirklich das erste Mal diese Show dann gezeigt und du hast immer an dem besagten Tag eigentlich Step für Step mitbekommen von der Ideenerschaffung bis hin zu den kompletten, die Gäste einladen und weiß ich, die Fragen und wie das alles funktioniert. Und dann wird am Ende die Show, dass du sagst, krass, wir haben wirklich seit dieser Senderumstellung mitverfolgt, wie diese Show eigentlich gewachsen ist. Und dann wird die nachher also ich könnte mir das schon vorstellen, dass das vielleicht auch so vielleicht das noch sogar noch die Grundidee war dahinter. Fände ich auch cool, wenn das dann wirklich so gemacht wird und dann auch durchgezogen wird, bis dann die Sendung wirklich mal regelmäßig oder regelmäßiger läuft, wie auch immer. Ja, aber wie gesagt, für mich der einzige Punkt, was jetzt in dieser Woche, wo dieser neue freie Slot da komplett ausgenutzt wurde. Ja, und am Freitag lief noch ein Let's Play Minecraft Hardcore mit Dennis, Valentin, Chiara und Krogi. Das habe ich gar nicht geschaut. Hat es einer von euch gesehen, was da passiert ist irgendwie? Ich hab durchgeskippt, aber es ist halt Minecraft. Also ich weiß immer nicht, ich kann mir das nicht lange angucken. Ja. Aber da waren dann wohl auch. Ich habe gesehen, was Krogi nachts noch gemacht hat, das fand ich sehr gut. Ich weiß nicht, habt ihr das gesehen? Gestern Abend, ja. Weil der hatte später nochmal live gestreamt, ab 22 Uhr. Da war doch wieder dieses Malspiel angekündigt, oder? Gardic Phone. Ja, Gardic genau. Phone heißt das, ne? Also hab ich. Ja, genau, aber irgendwie. Es war gestern genau für mich das Richtige, es war irgendwie lustig zum Zuschauen und es war schön entspannt, wie haben sie es genannt, Late Nights oder so. Ich weiß nicht, ob das vor der Senderumstellung auch schon gab, aber das hat mir gut gefallen. Ja, nee, also das, Küppen war auch dabei, Varion. Ah, okay. Ja. Genau, und jeder hat das irgendwie noch bei sich selber gestreamt, Sophia war noch dabei und Nassi war noch dabei und genau. Ja. Ja, und also das sind jetzt die Teams, die dann die Tage bespielen sollen. Und jeweils dazu sind dann auch für die, danach kommt dann das normale Programm, wie bisher auch. Also Montag läuft dann Bundesliga, was jetzt einen späteren Sendeplatz hat. Am Dienstag lief Butterbinge, donnerstags kommt wie immer Kino Plus. Freitag war jetzt diese Woche Steinmetz. Naja, aber da freitags kommen dann eben immer die Highlight-Sendung, wie bisher auch Game 2, plus dann irgendwann wieder Pen Paper und so weiter. Und dann jeden Tag ab 22 Uhr sind Let's Play-Slots, und zwar auch mit festen Personen. Da kommt am Montag was mit Dennis Richtarski, dienstags mit Simon, mittwochs mit Chiara und Wirt, donnerstags mit Florentin und freitags mit Grogi. Ja. Das sind so diese, ja, wie jetzt die Aufteilung des neuen Sendeplans gestaltet ist. Und was man aber noch sagen kann, was wahrscheinlich alles durcheinander wirft, die Leute haben jetzt die Möglichkeit, in diesem Slot zwischen 19 und 22 Uhr, wo eigentlich Wiederholungen laufen sollen, ne? Was, zwischen 19 und 22 Uhr? Ne, da laufen die neuen Sendungen. Da laufen also eben auf jeden Fall Bundesliga, Kino Plus und so weiter. Ah, okay. Auf jeden Fall haben die Leute von zu Hause aus die Chance, sich auf den Sender zu schalten und privat zu streamen. Ja. Die haben Equipment, was sie eben für Corona haben. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob das immer geht oder ob das nur vormittags geht, wenn die Wiederholungen laufen. Ja, genau, oder? Das soll vormittags sein. Das ist dann die Zeit zwischen morgens quasi irgendwann bis 17 Uhr, wenn eben kein neues oder kein Live-Programm am Start ist. Da hat dann anscheinend jeder, der Bock hat, die Möglichkeit, sich quasi live auf den Sender zu schalten und irgendwas zu machen. Oder auch. Also waren wir gespannt, ob das genutzt wird. Ja, und auch am Wochenende. Ja, das wollte ich auch gerade sagen, okay, dass am Wochenende auch gewünscht wird, dass der eine oder andere mal reinschaltet. Ja. Aber nicht in der Zeit, wie ich eben gesagt habe, ne, zwischen live und live quasi. Okay. Nee, genau, gerade in der Zeit eben nicht, weil da das Programm feststeht. Ich hatte mich gerade gewundert, was Nick das jetzt erzählt. Die ganze Zeit erzählen wir die neuen Teams und alles. Und dann, ach ja, und übrigens, jetzt kommt noch jemand mit einem Livestream rein. Das wäre natürlich auch lustig, wenn das so eine Teamshow ist und dann plötzlich hat irgendjemand anders Bock, okay, ich stream jetzt. Ja, deswegen, so hatte ich das verstanden. Nee, wenn jetzt irgendwie Eddie nicht gefällt, was Andreas Links da macht, dann übernimmt er halt den Bums. Nee, das soll vormittags, dass quasi die On-Demand-verfügbaren Inhalte dann quasi einfach wie so ein Hängi halt, was die eigentlich ursprünglich auch hatten, dass man einfach sagen kann, okay, jetzt Eddie ist gerade zu Hause und hat gerade mal 5 Minuten Zeit, dann streamt er halt Monkey Island. Genau deswegen, weil du gerade Hängi ansprichst, bin ich auch ein bisschen skeptisch, ob das groß genutzt wird. Ich weiß nicht, ob sich das durchsetzt, ob die Leute da wirklich Bock drauf haben. Aber ich glaube, das ist vielleicht dann auch jetzt so die Weiterentwicklung des Hängis. Also ich kann mir schon vorstellen, dass viele Leute sagen, wir haben eigentlich immer mal Bock, man sitzt zu Hause und hätte jetzt eigentlich jetzt gerade im Moment Lust, was zu streamen oder auch ein bisschen Luft. Und ist man aber jetzt auch durch Corona auch ans Homeoffice gebunden und jetzt kann man wirklich dann einfach Schalter um in der Regie einmal anrufen, ey Leute, wenn ihr jetzt gerade keiner will, ich könnte jetzt mal 2 Stunden einen Blog machen. Ich glaube, da müssen sie nicht mal mehr in der Regie anrufen. Es soll jetzt sowieso viel, viel mehr ohne Regie laufen. Okay, aber es muss ja schon irgendwie abgestimmt werden, zumindest, dass nicht dass keine zwei Leute Simon gleichzeitig, und Chiara gleichzeitig, ja. So, ja, okay, dass der eine in den anderen Stream des anderen reinspringt. Also es muss ja schon irgendwie noch gebündelt werden. Und ich bin mir schon sicher, dass in der Regie noch mindestens einer sitzt, der da zumindest irgendwie am Knopf sitzt und laut und leise machen kann. Nee, ist so, die Firma ist ja jetzt auch vormittags nicht verlassen. Ja. Da arbeitet eben die Redaktion. Deswegen wurde ja auch, das war ja auch die Begründung für die ganze Umstrukturierung, damit dann eben nicht um 10.30 Uhr was live kommt und dann bis abends irgendwie gar nichts mehr, wo dann der Arbeitsalltag der ganzen Leute unterbrochen wird oder bisschen seltsam abläuft, wenn man dann Live-Sendung hat. Danach kommen dann wieder irgendwelche Aufzeichnungen oder Redaktionskonferenzen oder man muss, was auch immer getan werden muss. Und dann ist zwischendrin doch mal wieder einer live und abends dann wieder oder eben auch nicht, wenn man vorher nichts aufnehmen konnte und so. Von daher verstehe ich voll, warum dieses ganze live und neu jetzt alles am Block kommen soll. Finde ich auch gut so. Was ich euch noch fragen wollte, wie findet ihr denn diese Teamlösung, dass da jetzt den einzelnen Tagen mehr oder weniger feste Teams zugeordnet sind? Also ich finde es gut. Ich finde, dadurch, dass es nur mehr oder weniger ist, ist es gar nicht weiter wild. Hm. Und es sind auch, glaube ich, Teams, die sich alle sowieso schon gut verstehen, von daher. Gut, das wäre auch schwierig geworden, wenn sie dann irgendwie Leute, die jetzt privat ein bisschen Probleme miteinander haben oder so, da zwangsweise in ein Team stecken. Also ich finde es interessant. Ich sag mal so, das weißt du ja auch, im normalen Betrieb fragt da keiner nach, ob er seinen Kollegen mag oder nicht. Ja, aber da schauen dann halt keine Leute zu, meistens. Also ich finde schon gut, dass man hat das Gefühl bei den Teams, bei der Zusammenstellung, dass ich die vielleicht, wenn man mich jetzt gefragt hat oder den Zuschauer, dass der vielleicht sogar ähnliche Teams erstellt hätte, also man hat, die kommen nicht so überraschend, man hat schon das Gefühl, okay, in der Vergangenheit haben diese Teams, die jetzt auch die Tage eingeteilt bekommen haben, auch öfter vor der Kamera schon irgendwie gestanden, man hat also schon das Gefühl, dass die irgendwie eng zusammengearbeitet haben, bevor diese Umstrukturierung gab. Und ich finde auch einfach toll, das, was auch die Erklärung war, dass halt einfach alles mal ein bisschen entschlackt werden muss, dass quasi durch ihre eigenen Restriktionen sich gar nicht mehr der Redakteur, er muss, wie es da jetzt lustig in dieser Matz gezeigt wurde beim Almost Daily, dass zum Beispiel vormittags die Fragen fürs Nerdquiz fertig gemacht werden müssen. Gleichzeitig muss aber noch Kunde B angerufen werden und noch, dann muss die Aufnahme aber noch für Game Talk gemacht werden, dass du quasi einfach gar nicht weißt, wohin, ne? Was sollst du zuerst machen? Ja. Und was ich finde es auch super, dass das Feedback, so wie ich es jetzt gelesen habe, auch im Forum größtenteils positiv ist. Und man muss sich halt auch klar machen, wenn es am Ende nicht gut geht oder irgendwie was nicht läuft, dann spricht ja auch keiner dagegen, dass ein Step wieder zurückgemacht wird, dass man dann einfach sagt, okay, die Sache hat jetzt vielleicht nicht so gut funktioniert, dann macht man es halt, dann ändert man halt wieder. Das ist ihr eigener Sender, ne? Und wenn auch mit den Teams, wenn das irgendwo jetzt hakt, dann kommt vielleicht noch aus dem anderen Team einer dazu oder noch ein anderer Mitarbeiter hilft da oder so. Also ich glaube, das sollte man. Ich kann mir auch vorstellen, dass man diese Teameinteilung, so wie wir sie jetzt gerade kennengelernt haben, dass die vielleicht auch in 8 Wochen auch keine Rolle mehr spielen, ne? Ja, davon. Das glaube ich auch eher, weil ich habe da spontan dran denken müssen, wie es war, als sie die Moin Moins fest zugeteilt hatten. Das ganz hat ja auch nicht so lange gehalten. Ja. Also, ich meine, jetzt mit den Teams ist wahrscheinlich einfacher, weil es ja immer 3 oder 4 Leute sind. Wenn dann mal einer im Urlaub ist oder krank ist oder so, kann das leicht aufgefangen werden. Bloß sobald schon mal 2 weg sind, dann wird's halt schon kritisch. Ja, aber du hast halt immer Ansprechpartner. Ja, diese 4 Leute können halt auch untereinander ihren Urlaub planen. Also dann, du kannst halt sagen, okay, hier, ich gehe da in Urlaub, da müssen 3 andere da sein oder zumindest 2, dass ihr da die 2 Wochen ohne uns hinkommt. Du hast immer Ansprechpartner. Ich kann mir sicherlich vorstellen, dass es durchaus da vorher vorgekommen ist, dass irgendwie, wer macht den Donnerstag und keiner meldet sich. Und heute, jetzt hast du ganz genau Donnerstag, sind die 4 da und wenn dann das Redaktionsmeeting stattfindet, also stelle ich es mir halt vor, dass du sagst, okay, ihr 4, was habt ihr vorgenommen für den Donnerstag zu machen? Und dann kommen die Ideen so, ne? Und du hast einfach, bist viel freier und auch die anderen Teams müssen sich jetzt nicht Gedanken machen um die anderen Tage, sondern sich nur um ihren Tag kümmern. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das wirklich wichtig ist und auch notwendig jetzt war. Ja, das ist wohl auch der Grund, warum sie dieses Moin Moin so radikal eingekürzt haben. Also ich würde immer noch sagen, abgesetzt, weil also für mich ist das irgendwie bisher kein Moin Moin mehr. Aber das mögen andere Leute anders sehen. Aber hast du denn wirklich die geschaut, wenn jetzt da irgendjemand saß, die du, also weiß ich nicht, ich habe mir mal die Eddie Moin Moins angeschaut oder manchmal, was Simon gemacht hat? Nicht mal unbedingt. Ich weiß auch nicht. Das ist irgendwie ganz, ganz komische Gefühle, die ich da in dem Bezug habe. Klar finde ich es auch schade und ich habe manchmal nachgeschaut, was ein Marc Lehmann oder so gemacht hat, fand ich auch immer cool, sonst hätte man von denen auch weniger so kennengelernt, das ist jetzt nur ein Beispiel, aber ich kann auch verstehen, die ganze Firma bindet sich dann für ein paar Klicks immer da eine Stunde Produktion ans Bein oder mehr, Live-Produktion, nur damit die Leute dann doch nur wieder einschalten, wenn Nils oder Eddie vor der Kamera sitzen oder mal ein Florentin Outdoor Moin Moin, die es ja auch weiter geben soll. Ja. Ach so. Zumindest, wenn es reinpasst. Genau, ganz kurz noch, muss ich kurz unterbrechen, wurde auch gesagt, es kann auch immer noch an den anderen Tagen, also Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, wahrscheinlich bevorzugt Mittwochs wurde gesagt, warum auch immer, aber an den Tagen ist es auch möglich, dass es Moin Moins gibt, also halt dann um 16.30 Uhr, wenn jemand irgendwie ein spezielles Thema hat oder eben so ein Outdoor-Ding kommen soll oder wie auch immer. Also auch das ist nicht zwangsweise auf die zwei begrenzt. Ich glaube auch, warum Moin Moin... Es war komisch für eine Morningshow, aber es wird sowieso nachmittags geguckt, deswegen... Und ich könnte mir vorstellen, dass die Sendung weiter Moin Moin Moin Moin Moin heißt, ist halt auch dem wegen dem populären Hashtag, der das ist ja auch so ein, das, der hat ja auch eine Historie damals mit der Hamburger Morgenpost, dass es da so einen richtigen Krieg gab. Und den wollen die sicherlich nicht hergeben. Und ich glaube, das ist auch mit der populärste von den RBTV Hashtags. Ja, neben Spitze Stifte wahrscheinlich. Ja, aber wenn du nicht live bist, brauchst du auch keinen Hashtag. Ja, live ist es ja. Ist ja um 16.30 Uhr dann live. Ja, zweimal die Woche eine halbe Stunde. Ja. Naja, gut, aber ja, weiß ich nicht. Ja. Naja. Ja, also das zusammenfassend würde ich sagen, die Nachtschleife geht jetzt halt bis 17 Uhr. Tja, so kann man es aussehen. Aber halt mit der Möglichkeit, unterbrochen zu werden. Ja, natürlich. Da kann man ja dann vielleicht auch zurückspülen, wenn wirklich was unterbrochen wurde. Ich finde auf jeden Fall, alle wirken bisschen relaxter, ein bisschen entspannter und es wirkt ein bisschen wie ein Senderstart 2.0 so. Das stimmt, das es ist ein bisschen wieder mehr so wie beim Senderstart 2015, dass einfach jeder mal, was macht man heute, ich hab Bock, habt ihr Bock mitzumachen und dann geht's los und das ist jetzt halt um 17 Uhr zum festen Zeitpunkt und alles vorher kann man sich angucken oder auch nicht, aber ich finde, dass das 17 Uhr muss man schon mal reinschauen, um auf dem aktuellen Stand zu sein. Das finde ich auch eine Zeit, also glaube ich jetzt aus meiner Wahrnehmung, was die meisten auch mit der Arbeit einrichten können. Ja, von der Zeit her ist es auf jeden Fall. Zumindest dann mit der Zurückspulfunktion. Von der Zeit her ist es auf jeden Fall idealer als die, also morgens die Zeit. Ja, ich meine, das mit dem Spontanstream wurde jetzt die Woche auch schon genutzt. Gregor war an einem Tag für 3 oder 4 Stunden live. Florentin spielt ja noch seine Knobelspiele und Magic, das kommt auch vor 17 Uhr. Soll auch erstmal bei den Sendeplätzen bleiben vor 17 Uhr. Und ja, also es wirkt wirklich insgesamt, finde ich auch, wirkt es frischer. Und es ist auch dank den Teams so ein bisschen, also ein ganz kleines bisschen so dieses Giga-Feeling. Ich sag's ungern, aber jetzt gerade am Montag mit Simon, als er dann die anderen zwei zugeschaltet hatte, da haben sie so die Bälle hin und her gespielt aus verschiedenen Studios, aber live und dann später noch zusammen gezockt und es wirkt frischer. Also, aber wieso sagst du das ungern? Ich verstehe es nicht. Ja, weil Giga-Feeling immer so ein großes Wort ist und man so dieses ja, aber es ist ein gutes Wort. Ja, aber sowas, so wie Giga früher funktioniert hat, bekommst du heute gar nichts mehr hin. Da bin ich mir ziemlich sicher, das bekommst du nicht mehr so hin, wie es damals war. Ja, man darf auch nicht vergessen, wir sind ja auch älter geworden. Ne? Also ja, ich find den Vergleich mit Giga einfach immer ein bisschen unfair den Bohnen gegenüber. Ja, die Leute sind halt auch 20 Jahre älter, aber wenn ich einen 20 Jahre älteren Eddie genauso gerne zuschaue wie einem 20-jährigen Eddie, dann ist doch alles gut. Ja, also dann, und schon. Wenn der mit Simon und Nils so funktioniert wie vor 20 Jahren, dass sie nicht mehr dieselben Sachen machen, ist auch klar. Aber ich finde das jetzt nicht weiter wild, also. Ja, aber ich würd's trotzdem nicht mit Giga vergleichen, es ist was anderes. Naja. Okay. Ja. Ich weiß doch auch nicht. Es ist ähnlich wie bei dem, was ich mit Moin Moin gesagt habe. Ich meine, es ist noch da und es ist später, aber es ist einfach anders. Ich glaube, ich bin da so konservativ. Wo du gerade Giga erwähnst, was mich eigentlich ein bisschen wundert, ist, dass ich fand das bei Giga zum Beispiel auch immer cool, dass die in so einem Kreis gesessen haben, immer mit dem Gesicht quasi nach außen gerichtet und hätten sich alle umgedreht, hätte man ja quasi in die Mitte geschaut, dass sich diese Struktur nie wiederholt hat. Ne? Also heutzutage ist ja ganz Standard, dass man quasi wie im Stream vor einem Greenscreen sitzt und unten rechts eingeblendet ist, aber dass sich dieses Format, dass alle drei Leute in einem Raum sitzen und quasi mit dem Rücken an Rücken alle und dass irgendwie die Kamera immer im Kreis so rumfährt, das ist eigentlich auch, fand ich auch immer gut. Naja. Dass sich aber das nie wieder, auch bei Rocket Beans nie irgendwie wieder eingetroffen hatte, sondern immer so diese festen Camps. Es ist wahrscheinlich komisch. Sehr aufwendig. Du brauchst halt einen Kameramann und du brauchst vor allem ein großes... Kein geiles Konzept. Ihr musst jedes Mal, genau, ja. Und du brauchst ein großes Studio. Das hat ja, als es Game Plus oder Game Plus Daily gab, so ein bisschen... Wobei, nee, da haben sie ja auch in so einer L-Formation gesessen. Mhm. Naja. Ja. Reicht ja auch. Ja. Mein Rücken ist auch echt, glaube ich, nicht geil für die Leute. Also, der Todeskreisel, haben sie ja, glaube ich, immer gesagt. Ja. Aber der hatte was. Naja. Ja. Was ich noch so ein bisschen kritisieren muss, ist die Kommunikation der Neuerungen. Also erstmal waren wir zum Beispiel nach dem OMS Daily alle verwirrt. Dann haben wir auf den Blogpost gehofft. Der war dann leider nicht in übersichtlichen Stichpunkten verfasst, sondern auch wieder in einem lustigen Fließtext. Da war man hinterher auch wieder alle nicht schlauer als vorher. Hm. Also da ein bisschen mehr Struktur hätte ich mir schon gewünscht. Und auch, wenn ihr jetzt das nicht alles verstanden habt, was wir jetzt zusammengefasst haben, könnt ihr euch mal den kleinen Einspieler von, ich glaube, unter der Regie von Micha Reinke anschauen, den Andreas auch schon erwähnt hat, mit den Ohrfeigen. Ich habe den jetzt, glaube ich, schon, weiß ich nicht, wie oft gesehen. Ich finde den so ultra lustig. Ja. Aber wie es da auch dargestellt wird, dass alles drunter und drüber geht, die haben bestimmt viel zu tun, aber es ist, denke ich, auch ein bisschen selber verschuldet, wenn man dann nur so viele Kreative hat und dann, also ein bisschen jemand mit einem Plan wäre manchmal, glaube ich, auch nicht schlecht, der es einfach mal Leuten erklären kann, die eben nicht in der Kreativbranche sind. Ja, es ist definitiv selbstverschuldet. Weißt du, ich mein? Ja, ich weiß also, schon, was du meinst, aber das ist halt, ja, das ist halt so was, okay, weil es einfach so gewachsen ist. Es ist ja auch, habe ich jetzt die Tage auch im Forum gelesen, Moin Moin war ja so, wie es jetzt über 1500 Folgen gelaufen ist, auch nie geplant. Es wurde mal gemacht und dann ist man dabei geblieben und hat es ausgebaut und hat es verändert und so, aber irgendwie so richtig geplant war es nie. Und jetzt die neue Struktur, die ist jetzt wirklich von Anfang an geplant. Mag an manchen Stellen richtig gut sein, an manchen vielleicht nicht so gut, da kann man dann ja nachbessern, aber jetzt gehen sie zumindest mal mit einem konkreten Plan an den Sendeplan ran. Das kann dem Ganzen eigentlich nicht gut tun. Ich bin halt immer skeptisch, weil 15.11.15 war auch krass geplant und da ist irgendwie nichts übergeblieben. Bis im Nachhinein weiß ich gar nicht, ob da so viel geplant war. Also die Show war riesengroß, wo die ganzen Ankündigungen angesagt wurden. Da wurden halt viele Sendungen angekündigt, das stimmt. Apropos Sendungsankündigungen, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Da wurden jetzt auch noch einige Dinge, die kommen sollen, angekündigt. Da habe ich auch gerade eine Liste vor mir. Das kann ich auch mal kurz vorlesen. Können wir auch kurz drauf eingehen, wenn wir wollen. Und zwar Pile of Shame mit Denzel. Jemand spielt ein Spiel von seinem Pile of Shame und gibt nach einer Stunde Feedback. Muss ich sagen, ja. Ich glaube, das wird mich nicht so vom Hocker hauen. Da hast du einen Punkt. Also, es ist so geplant, dass jemand, der das Spiel gut findet und jemand, der es als Pile of Shame hat und derjenige, der soll dem dann eine Stunde lang quasi dieses Spiel, also während er das Spiel zu schmackhaft machen, also sucht ihm vielleicht auch die beste Stelle raus oder irgendwie so, und der andere soll anschließend sagen, spielt er es weiter oder sagt er, nee, ist zu Recht auf dem Pile of Shame. Ah ja. Ja, also, siehst du, so habe ich es verstanden. Okay, da ist der Blogpost dann auch schon wieder missverständlich, weil da steht genau das, was ich eben vorgelesen habe. Okay, also ich habe das so irgendwo gehört, ich weiß gar nicht mehr, ob ich es, keine Ahnung. Ich habe es irgendwo auf jeden Fall gehört. Also so das haben sie Almost Daily, glaube ich, so gesagt, aber die haben auch gesagt, dass noch nicht so richtig geplant ist und der Name auch noch nicht wirklich irgendwie feststeht. Ja. Irgendwie. Aber gerade so wie du es jetzt gesagt hast, Andreas, klingt es schon spannender, wie das, was ich hier gerade gelesen habe. Ja. Wenn dann wirklich einer dabei ist, der das Spiel auch kennt. Na gut, dann als nächster Punkt. Dann gehe ich von aus, sonst macht es ja wenig Sinn. Ja, stimmt schon. Spielt ja nur einer und sagt dann, ja, habe ich nie gespielt. Und Als nächster Punkt, In die Tonne mit Nils und Simon. Also Nils und Simon spielen schlimme Spiele, aufgearbeitet von Wirt als irres VOD. Ja. Als irr. Wie auch immer, das, glaube ich, wird lustig. Da freue ich mich drauf, wenn sie dann irgendwelche Trash-Spiele spielen. Und da passt meiner Meinung nach das auch zusammen, wenn das dann witzig mit Einspielern oder was auch immer zusammengeschnitten wird. Ich glaube, da, das muss man gar nicht ungeschnitten sich anschauen, im Nachhinein. Und, doch, das wird auch irgendwie lustig. Ja. Dann gibt's noch Sackschwer mit Chiara und Valentin. Die beiden spielen Challenges gegeneinander. Ja. Wird bestimmt auch gut. Die beiden sind ja auch kompetitive Typen und können sich da reinfuchsen in irgendwas. Ja. Bin ich auch gespannt. Ich habe gerade, als du Valentin erwähnt hast, habe ich gerade überlegt, ob der noch, ist er eigentlich schon fertig mit Gino oder läuft das noch? Ist das schon durch? Läuft noch. Ich glaube, das läuft noch. Ich weiß nicht wann. Also, ich glaube, es ist eine gewisse Unregelmäßigkeit jetzt reingekommen. Hm. Aber es läuft auf jeden Fall noch. Naja, 12 Wochen sind noch nicht rum. Nee, ich glaube, 6 Folgen gab es auch noch nicht. Ich wollte gerade sagen, 4 oder 5 Folgen gab es bisher, glaube ich. Irgendwo in der Mitte. Ja. Nee, also, ja, wenn überhaupt. Hm. Ja. Dann kommt noch eine Top-10-Show mit Ilias. 2 Personen erstellen eine Top-10 zu einem Thema. Gut, das ist sehr vage formuliert. Da wurde aber auch im Almost Daily, da erinnere ich mich noch dran, wurde gesagt, dass das Ganze so ein bisschen in die Fights-Richtung gehen soll, also dass sich dann eben 2 Leute auf die Top-10 am Ende einigen müssen. Kann ganz witzig werden, aber wahrscheinlich vom jeweils vom Thema abhängig, wie spannend es wird und wer eben dabei ist. Ja, da wünsche ich mir, dass es aber dann bitte nicht nur Videospiele sind, also das haben wir irgendwie schon 1000 Mal gehört, oder auch Kinofilme, sondern gerne irgendwie, ich sag jetzt mal, weiß ich nicht, irgendwie der beste, also ich weiß auch nicht, aber irgendwie sowas wie Schokoriegel. Ja, aber ich wollte es gerade sagen und dachte so, nee, das hatten wir ja eigentlich auch schon, aber irgendwas Alltäglicheres, also Wasserrutschen wie bei Galileo. Ja, Ilias im großen Wasserrutschentest. Ja. Ja, nee, also sie sehen mir eigentlich Jumbo Schreiner in dem Wasserrutschen-Test, aber nee, lassen wir das. Da hoffe ich aber, da muss ich dir recht geben, hoffe ich auch, dass es nicht nur Videospiele wird. Denke also ich aber auch ja mal, dass sein, es breit gefasst wird. Da. Ja, keine Ahnung, bester Marvel-Superheld oder sowas von mir aus, aber irgendwie das hat man jetzt bei Kino Plus. Ach so. Ach ja, ich bin so. Deswegen hatte ich das auch so abgespeichert, weil du vorhin darüber gesprochen hast. Ja. Aber die werden schon was finden. Ja. Apropos Kino Plus, dafür wurden auch mehrere neue Rubriken angekündigt. Und zwar betreut von Sandro. Da soll Butter Binge Kompakt, das lief auch schon einmal oder zweimal. Da stellen Leute von den Boden Serien vor in irgendwie einer Minute oder so, die sie gerade schauen. Tease Me, da schaut sich Schröck mit Leuten verschiedene Teaser an, damit das Ganze aus den Sendungen ausgelagert wird. Und da wurden sie auch schon öfter dafür geclaimed. Dann in der eigenen Sendung, im Zweifel wird die dann eben geclaimed, aber dann ist es nicht so schlimm für die komplette Sendung. Finde ich eine sehr gute Idee. Da gab es ja auch schon eine Folge, hast du das gesehen, Stefan? Ach, Tease Me auch schon? Nee, das habe ich nicht gesehen. Ja, habe ich nämlich gesehen und da wollte ich nämlich fragen, ob ihr wisst, ob das jetzt schon, also die Erklärung mit dem geclaimed habe ich verstanden, aber es fühlte sich im ersten Moment so an, als es da aufpoppte, dass das jetzt schon wieder Teil der Umstrukturierung ist, dass jetzt die große Kino-Plus-Sendung in kleinere 15-Minuten-Häppchen für YouTube zerlegt wird. Nee, das soll nur zusätzlich sein. Das sind nur zusätzliche Dinger extra für den Kanal, damit der Kanal, weil da ist ja bis jetzt eigentlich schon immer nur eine Kino-Plus-Folge, die alle 2 Wochen Butter Binge und ansonsten unregelmäßig Interviews, damit da regelmäßig was auf dem Kanal kommt. Dann steht hier noch Trailer Mania. Da weiß ich jetzt nicht, wo der Unterschied zu Tease Me sein soll. Sagt das eher von euch irgendwas? Vielleicht sowas, wenn der neue Star Wars Trailer, ich habe es jetzt noch nie gehört, aber wenn jetzt der neue Star Wars Trailer kommt und die gucken das alle zusammen, vielleicht sowas gemeint? Das könnte sein, ja. Das weiß man ja vorher, wann die kommen meistens. Ja, Mein Schatz, das sollen, glaube ich, Leute in kurzer Form Lieblingsfilme und Serien und so beschreiben und warum das sie so geil finden. Finde ich auch ganz interessant. Und 30 Worte über, da muss ich Schröck kurz fassen und in 30 Worten einen Film oder eine Serie erklären. Boah, ist das fies, ja. Ja. Aber das sind halt alles so kleine irgendwie 5 bis 15 Minuten Formate, um eben den Kanal ein bisschen zu bespielen. Das ist dann auch so eine YouTube-Richtung, in die es eben gehen soll. Aber ich glaube, mit solchen Formaten, da passt es auch. Und es entschlackt. Die Frage ist, weiß er vorher, was er besprechen soll? Oder? Ja, mit Sicherheit. Denk mal schon. Oder? Ja, ich glaube auch nicht, dass er das spontan macht. Da, ich glaube, die wäre auch cool. Diese ganzen Punkte, die jetzt da für Kino Plus geplant sind, die kommen, glaube ich, auch erstmal nicht auf dem Sender. Da wurde gesagt, dass sie eventuell mal als Filler oder so zwischen reinkommen. Aber da finde ich das auch okay. Und wie gesagt, ich finde es gut, dass dann die großen Sendungen, also Butter Binge und Kino Plus, ein bisschen entschlackt werden. Filler finde ich sowieso gerade cool. Da läuft ja ganz viel einzelne Minuten aus der 30-Minuten-Show oder den verschiedenen 30-Minuten-Shows, die es ja schon gab. Das finde ich immer ganz witzig. Mhm. Ja, was hier noch steht, ist dann Pen Paper Tabor 2. Das haben wir ja vorhin schon besprochen. Name the Game mit Mara im neuen Look und als regelmäßiges Format. Das wurde, da ist jetzt, glaube ich, auch schon der Termin für die erste Sendung bekannt. Weiß ich jetzt natürlich nicht. Ja. Ich wollte es mir immer anschauen, das Format. Ich habe es immer noch nicht geschafft. Ich weiß nicht. Ja. Irgendwie vergesse ich es dann doch immer wieder. Ich habe es immer beschrieben und da fand ich es immer cool, aber irgendwie. Ich habe es gesehen, die erste Folge war ganz cool, aber jetzt auch nichts Weltbewegendes für mich. Und als letzter Punkt ist hier Löffelmesser Gebel mit Colin als regelmäßiges Format zur Primetime. Und zwar dann immer dienstags. Das sehr gut. Finde ich auch cool. Jede Woche? Ich glaube alle zwei oder alle drei Wochen oder so. Also jede fände ich ein bisschen, zu krass. Ich dachte jetzt nur wegen immer dienstags. Und dann geht er ja auch auseinander wie ein Hefekloß wahrscheinlich. wie ist es denn jetzt, wie regelmäßig einmal im Monat, oder? So ungefähr, ja. Also so wie ich das verstanden habe. Ja, dann wird es vermutlich ein bisschen öfter jetzt, aber wie genau. Ich würde jetzt spontan von allen zwei Wochen ausgehen. Wie gesagt, das ist aber jetzt nur keine offizielle Mitteilung. Eine reine Vermutung. Aber finde ich auch cool. Und falls es doch stimmt, hier habe ich es zuerst gehört. Ja. Und da passt auch die Primetime. Das muss nicht nach Moin Moin sein. Da kann ich mir auch gut abends reinziehen, was er da testet und mit wem und so weiter. Wie wichtig ist euch da, dass es live ist? Also mir persönlich ist das eher immer, also ich gucke mir eigentlich so 90% on demand alles an. Wäre das wichtig, dass es abends dann in der Primetime dann irgendwie live übertragen wird oder ist das eher egal? Also bei Löffelmesser Gebel finde ich es überhaupt nicht wichtig. Da ist ja eigentlich quasi keine Chat oder Twitter oder was immer. Keine Interaktion oder so. Ja, genau. Nutzt ihr dann viel den Chat und Twitter und so, wenn ihr euch was Live-Inhalte anschaut? Chat nutze ich quasi gar nicht. Twitter hin und wieder, aber dann eigentlich auch, wenn, dann hauptsächlich bei Pen and Papern. Da finde ich es auch wichtig, dass es live ist. Ja. Okay. Da kommen ja auch immer die Umfragen. Ich habe, glaube ich, einmal in den 6 Jahren bei Chat-Duell was reingetippt. Ansonsten habe ich, glaube ich, auch einmal bei irgendeinem Pen and Paper, das war aber, glaube ich, auch über einen Chat, wo man irgendwas abstimmen konnte, was als nächstes passiert. Ja. Aber das war, glaube ich, noch im ersten Senderjahr danach. Ansonsten gucke ich halt wirklich nichts außer die Pen and Paper wirklich live, wenn es kommt, sondern immer höchstens in der zurückgespulten Funktion und mache den Chat dann aus oder so. Das wollte ich auch gerade fragen, aber Chat liest du auch nicht mit, also den hast du nie an, wenn du guckst, live. Ja, wie denn, der rast doch da durch, wie sonst was. Ja, also geht mir auch so. Das mitlesen? Also ich bin überhaupt kein Chat-Nutzer, aber auch noch nie gewesen. Also der Chat war vielleicht noch zu langsam für, weiß ich nicht mehr. Gibt ja jetzt diese Funktion, dass man sich irgendwie die wichtigsten auch anzeigen lassen kann, dass es nicht immer so durchrast, aber ich weiß nicht. Irgendwie interessiert mich das auch nicht so wirklich. Ja, ist einfach so, weiß ich warum. Der einzig wichtige Chat ist, wenn wir eine Live-Sendung haben. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Aber das ist ja leider auch noch überschaubar. Ja. Könnt ihr ja mal irgendwie sagen, wenn ihr den Chat nutzt, warum ihr den Chat nutzt, was daran so cool ist, außer irgendwelche Leute zu trollen. Ob da schon Freundschaften sich im Chat gefunden haben oder so. Ich kann mir immer schwer vorstellen, was man da kommuniziert, außer dass man hofft, dass sein Comment in der Live-Sendung vorgelesen wird. Aber ja, ich weiß nicht. Mir gibt das irgendwie noch nichts. Ja. Okay, mehr fällt mir jetzt spontan zu der ganzen Umstrukturierung gar nicht ein. Habt ihr da noch irgendwas, was euch spontan noch einfällt, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben, was da jetzt angekündigt wurde? Nee. Wir hatten jetzt eigentlich alles angesprochen. Werden wir jetzt sehen, wie sich das weiterentwickelt. Du schon sagtest, den Upload jetzt mal abwarten, wie sich das aussieht. Und dann besprechen wir es in 2 Wochen. Dann ist das Ganze ja auch schon insgesamt 3 Wochen gelaufen. Da haben wir auch so dieses Gefühl, dieses frische Gefühl, was wir jetzt, das klingt wie aus der Waschmittelwerbung. Frische Gefühl. Ja. Aber das ist dann das, halt durch ist, ja. Ja, das sehen wir dann eben, ob das anhält oder ob dann auch schnell so die Routine wieder einkehrt. Ja, aber ich finde es auf jeden Fall super, dass es. Was ich auf jeden Fall noch sagen wollte, Entschuldigung. Ich wollte, also, was ich auf jeden Fall noch sagen wollte, ist, wir schaffen es, glaube ich, heute nicht mehr. Mach du zuerst. Sicher? Ja, gut. Ich wollte nur noch sagen, als relativen Abschluss, dass in dem Almost Daily auch der Satz fiel, wir haben diese ganze Umstrukturierung gemacht, um auch längerfristig in die Zukunft planen zu können. Und ich finde, dass das jetzt gerade zu Zeiten der verkackten Seuche, um nochmal Herrn Reinke zu zitieren, ein schönes Statement ist, dass man sieht, den Sender gibt's noch, ihm geht's gut und sie können sogar in die Zukunft planen, was ich so noch nicht live auf dem Sender gehört habe, sondern immer nur dieses, wir planen immer noch die nächsten 3 Monate und die nächsten 3 Monate und hoffen immer noch und so weiter. Also jetzt klang es wirklich mal danach, als ob das wohl auch längerfristig noch weitergehen kann. Man weiß natürlich nie, aber gerade jetzt, wo Pandemie ist, finde ich das eine schöne Aussage. Da können wir doch alle mal ein bisschen positiv gestimmt sein. Ja. Dass zumindest unser Lieblingssender weiter Bestand hat. Wobei ich dahingehend eigentlich selten Bedenken hat in den letzten 2 Jahren oder so. Okay, das ehrt dich. Ja, lass mal einfach mal so stehen. Ja, wenn man selber da in dieser Bubble drin ist, mag man auch gar nicht verstehen, warum das andere vielleicht nicht mögen können. Aber ich finde es auch schön, mal von intern jetzt quasi zu hören, dass das auch weitergehen soll und auf länger angelegt ist. Weil ich habe jeden Geburtstag wieder mich gewundert, oh, ist jetzt in diesen 6 Jahre alt, das ist ja verrückt, hätte ich nie gedacht und so weiter. Ja. Aber es kann ja jetzt auch durchaus sein, dass es länger hält als Game One, vielleicht sogar als Giga, wir werden sehen. Länger als Game One sind sie doch jetzt schon, oder? Nö, das waren 8 Jahre. Ach, okay, es war länger als Game One bei MTV. Kann das sein? Nö, Game One war schon immer auf MTV, das wurde für MTV gepitcht. Hatten sie da nicht, aber irgendwie. Ach, das verwechseln Senderwechsel gerade auch mit Giga. Oh, sorry. Ich bin gerade durch den Wind. Das ist doch gute Abschlussworte. Ja, Andreas, du wolltest vorher noch irgendwas sagen. Nee, das war fast die gleiche Kerbe, was Niklas auch meinte, dass ich es auch gut finde, dass einfach weiter immer dran geschraubt wird, dass da nie irgendwie die Betriebsblindheit siegt, sondern dass da einfach ständig gewerkelt wird und dann auch mit dem Produkt, man hat das Gefühl, dass da auch die Creator mit dem Produkt selber sagen, okay, wir müssen wieder was ändern, wir müssen uns selber wieder ein bisschen Druck machen oder einen eigenen frischen Wind reinpacken und das wird dann halt auch jetzt und nicht übers Knie gebrochen, sondern wie sie auch sagten, ich glaube denen das auch, dass über ein Jahr schon daran gewerkelt wird, wie können wir das jetzt noch anpassen, dass da wieder was Frisches rauskommt, das finde ich halt auch einfach gut. Mhm. Ja. Und ich möchte mich noch einmal kurz bedanken für alle von der letzten Spezialfolge, die da so lange durchgezogen haben, weil diejenigen werden auch jetzt noch zuhören und echt super cooles Feedback bekommen im Forum und so, dass da wirklich viele Leute das durchgehört haben. War ein Experiment, hat aber uns echt gut gefallen, dass einige sich wirklich angetan haben und wir haben wirklich nicht gewusst, was auf uns zukommt. Ach ja. Und wir haben. Ja, ihr habt jetzt nicht explizit gesagt, wir sollen es weitermachen, aber es gab auch keine Gegenstimmen, von daher werden wir es bestimmt nochmal weitermachen. Das ist sehr viel wert, das ist sehr viel wert. Ja, weil uns hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht und da haben wir jetzt auch gedacht, dann können wir auch das nächste Mal einfach wieder die Mikros mitlaufen lassen. Ja, alright. Und auch vielen Dank, wenn ihr Fehler, die so unterwegs passieren, aufgreift, korrigiert, tut immer gut. Wir lernen ja alle noch dazu. Ja. Okay, ich würde sagen, dann war's das für heute. Wenn keiner von euch noch irgendwas ganz Dringendes sonst loslassen wollen würde. Nee. Nicht hier live on tape, nee. Okay. Dann verabschiede ich mich und bis in 2 Wochen. Tschüss. Ciao. Ciao.